von einer Flut von Dreck umspült. Wie ein Ruf in der Wüste, der ungehört verhallt, während sich am Horizont der Sturm zusammenballt. Täten der Bandung aus Eisenerz. Ein zahmer Wolf, kein Zweifel, drängt in dein Herz. Und unbeirrbar wirst du den Weg des Kriegers gehen. Die schneebedeckten Gipfel Asgards, du kannst sie sehen. Wie schneebedeckten Gipfel Asgards, du kannst sie sehen.